In der DVRK sind die Vorbereitungen auf das neue Schuljahr in vollem Gange, wobei viele Erfolge erzielt werden. Im Einklang mit der allseitigen Einführung der allgemeinen 12-jährigen Schulpflicht schuf das Bildungskomitee mehr als 130 Sorten Multimedia-Programme für die Unterstützung der Bildungsarbeit und sorgte dafür, dass Lehrer der Schulen des ganzen Landes über das Stadtnetz die Programme beim Unterricht benutzen können. In allen Grundschulen engagiert man sich sowohl für die Unterrichte in neuen Lehrfächern als auch für die Verbesserung der Qualität der Unterrichte im allgemeinen Fächern. In den Mittel- und Oberschulen werden die Lehrpläne angefertigt, die es ermöglichen, die theoretische und die praktische Bildung miteinander eng zu verbinden und damit den Schülern nützliche Kenntnisse zu vermitteln, sowie die Materialien und Geräte für Experimente und Praktikum und die Anschauungsmittel in ausreichender Menge beschafft. Auch die Arbeit dafür, vor dem Schulbeginn den Schülern in allen Landesteilen Lehrbücher, Nachschlagewerke, Schuluniformen, Schulartikel und andere genügend zur Verfügung zu stellen, wird aktiv forciert. Die Partei- und Machtorgane, Fabriken, Werke, genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetriebe der Stadt Pyongyang und alle Bezirke, Kreise, Städte, Stadtbezirke, Kreise liefern an die Schulen moderne Bildungsanlagen und Inventare und helfen diesen aufrichtig bei der Vorbereitung auf das neue Schuljahr.